Mensch von Weibe geboren, lebt nur kurze Zeit und ist voll Unruhe, nimmt das Blut des Lamms, bestreicht die Pfosten der Tür und die oberste Schwelle, auf das der Engel vorbeigehe, noch lang an unserem Haus.